Good morning and good morning. Guten Morgen und guten Morgen. Look how beautiful the Apostle Paul continues. Schau, wie schön der Apostel Paulus fortfährt. In verse 22. In Vers 22. Now, do you remember he was actually just talking about slaves? Erinnerst du dich, dass er gerade über Sklaven gesprochen hat? He says it, even if you're a slave, just, you know, don't try to become free. Er sagt, auch wenn du ein Sklave bist, versuche nicht frei zu werden. Look what he says in verse 22. Schau, was er in Vers 22 sagt. He said, for truly, if you are called to a life union with the Lord, denn wahrlich, wenn du zu einer Lebensgemeinschaft mit dem Herrn berufen bist, you're already a free man. Bist du schon ein freier Mensch. So look. Schau. The truth is, in Christ, you're not supposed to be the slave of anybody, even though if it looks like you're a slave. Die Wahrheit ist, dass du in Christus nicht der Sklave von irgendjemandem sein sollst, auch wenn es so aussieht, als wärst du ein Sklave. So, if you have been a literal slave in that time, Paul says, just remain like this because now you're already free in Jesus. Wenn du in der damaligen Zeit tatsächlich ein Sklave warst, sagt Paulus, bleib dabei, denn in Jesus bist du jetzt schon frei. So, let's apply this to your life today. Lass uns das auf dein Leben heute anwenden. Maybe you've been a slave to your profession when you got saved. Vielleicht warst du ein Sklave deines Berufs, als du gerettet wurdest. So now you're a Christian. Remain in the same job, just don't be slave anymore of your job. Jetzt, wo du Christ bist, bleibe in deinem Beruf, aber sei nicht mehr der Sklave deines Berufs. You know, maybe you've been slave to the love of money in your business. Vielleicht warst du in deinem Geschäft ein Sklave der Liebe zum Geld. You are now in a life union with Jesus, so therefore you are free from greed. Du bist jetzt in einer Lebensgemeinschaft mit Jesus, also bist du frei von Gier. So remember, you live as a slave of Jesus Christ. That's what he says in the second part of the sentence. Denke daran, du lebst als Sklave Jesu Christi. Das sagt er im zweiten Teil des Satzes. Look, and those who were called to follow Jesus when they were free, they are now the Messiah slaves. Und diejenigen, die berufen wurden, Jesus nachzufolgen, als sie noch frei waren, sind jetzt Sklaven des Messias. So we don't have slavery anymore like they did in those days. Wir haben keine Sklaverei mehr wie damals. They don't. Diese Zeiten sind vorbei. But we still do have kind of slavery. Aber wir haben immer noch eine Art von Sklaverei. You know, people are slaves to their company. Menschen sind Sklaven ihrer Firma. People are slaves to greed. Menschen sind Sklaven der Gier. So Paul is trying to remind all of us that from now on we are slaves of Jesus Christ alone. Paulus versucht uns alle daran zu erinnern, dass wir von nun an allein Sklaven von Jesus Christus sind. So, if you are not a slave of Jesus, but a slave to any other thing, wenn du also kein Sklave Jesu bist, sondern ein Sklave irgendeiner anderen Sache, you need to fix this because you're supposed to be only a slave of Jesus. Musst du das in Ordnung bringen, denn du sollst nur ein Sklave von Jesus sein. So, it doesn't mean that you're gonna leave that. It means you have changed master. Das heißt also nicht, dass du das hinter dir lässt. Es bedeutet, dass du deinen Meister gewechselt hast. Wouldn't it be great if every Christian would live like they are truly owned by Jesus Christ? Wäre es nicht toll, wenn jeder Christ so leben würde, als gehöre er wirklich Jesus Christus? Look. Schau. For since a great price was paid for your redemption, stop having the mindset of a slave. Vers 23. Da ein hoher Preis für deine Erlösung bezahlt wurde, hör auf, wie ein Sklave zu denken. So, no Christian is supposed to be a slave. Kein Christ sollte ein Sklave sein. Even though he might physically have been a slave in those times, Paul still said, don't live like you are a slave because you're not. Auch wenn er damals körperlich ein Sklave gewesen sein mag, sagt Paulus trotzdem, lebe nicht so, als ob du es wärst, weil du es nicht bist. So look. Nun schau mal. Are you a slave of the company you work with? You're not supposed to be. Bist du ein Sklave des Unternehmens, für das du arbeitest? Das solltest du nicht sein. But are you supposed to serve that company very well? Du demonstrate Jesus really well. Sollst du diesem Unternehmen sehr gut dienen, um Jesus wirklich gut zu repräsentieren? Yes. Ja. So serve well, but never be slave of anyone. Diene gut, sei aber niemals ein Sklave von irgendjemandem. Because somebody has paid the highest price possible for you to be free. Denn jemand hat den höchstmöglichen Preis dafür bezahlt, dass du frei bist. And then he finishes with this beautiful verse 24. Und dann schließt Paulus mit diesem wunderschönen Vers 24. Brothers and sisters, we must remain in close communion with God. Brüder und Schwestern, wir müssen in enger Gemeinschaft mit Gott bleiben. No matter what our situation was when we first were called to follow Jesus. Egal wie unsere Situation war, als wir zum ersten Mal in die Nachfolge Jesu gerufen wurden. So Paul is trying to have the people in Corinth understand. Paulus versucht also, den Menschen in Korinth klarzumachen, that it makes very little difference what your social status was when you came to follow Jesus Christ. Dass es sehr wenig Unterschied macht, welchen sozialen Status sie hatten, als sie in die Nachfolge Jesu Christi kamen. Businessman, slave, free. Geschäftsmann, Sklave, frei. Professional this, professional that. Fachmann für diesen oder jenen Beruf. Always remember that what is important to live in close communion with God through Jesus Christ. Denke immer daran, wichtig ist, dass du in enger Gemeinschaft mit Gott durch Jesus Christus lebst. And as you do that, guess what's gonna happen? Und wenn du das tust, rate mal, was dann passiert. People who live in close communion with God through Jesus Christ. Menschen, die in enger Gemeinschaft mit Gott durch Jesus Christus leben, they will express Jesus in every area of life. Werden Jesus in jedem Bereich ihres Lebens zum Ausdruck bringen. Let me tell something. Ich erzähl dir was. You see, I really don't like this word, but I will use it so that you can understand me. Ich mag dieses Wort wirklich nicht, aber ich werde es benutzen, damit du mich verstehst. I am in what people call full-time ministry. Ich bin in einem sogenannten Vollzeitdienst. Now, I don't like this because it is not really a biblical idea. Ich mag das nicht, weil es nicht wirklich eine biblische Idee ist. So as far as I'm concerned, I'm simply doing what I believe God wants me to do. Was mich betrifft, so tue ich einfach das, wovon ich glaube, dass Gott es von mir will. But let me tell you something. Aber lass mich dir etwas sagen. I love everything I do in my life. Ich liebe alles, was ich in meinem Leben mache. I mean, I love my life. Ich liebe mein Leben. But do you know what is one of the greatest danger of so-called full-time ministry? Weißt du, was eine der größten Gefahren des sogenannten Vollzeitdienstes ist? To lose touch with life. Den Bezug zum Leben zu verlieren. You know, I tell you what, most pastors that I know, they don't even know how to live a normal life. Die meisten Pastoren wissen nicht einmal, wie sie ein normales Leben führen sollen. They kind of live in this spiritual life, but they don't even know how to interact with a non-Christian. Sie leben quasi ein geistliches Leben, aber sie wissen nicht einmal, wie sie mit einem Nichtchristen umgehen sollen. I make an effort. Ich mache mir die Mühe. Every single week. Jede Woche to go out of my way to find a way to interact with non-Christians and express the love of Jesus. Einen Weg zu finden, wie ich mit Nichtchristen in Kontakt treten und die Liebe Jesu zum Ausdruck bringen kann. So I live with the sensibility to understand. Ich lebe also mit dem Bewusstsein der Sensibilität, that Jesus needs to be expressed through us in every situation, every walk of life. Dass Jesus in jeder Situation, in jedem Lebensbereich durch mich zum Ausdruck kommen soll. And I could tell you so many stories. Ich könnte dir so viele Geschichten erzählen. One of the reasons why I don't like to stay in hotels and only Airbnbs. Einer der Gründe, warum ich nicht gerne in Hotels sondern nur in Airbnbs übernachte, ist. It's because it gives me an opportunity to share Jesus at the place where otherwise I would not reach people. Weil es mir die Möglichkeit gibt, Jesus dort weiterzugeben, wo ich sonst keine Menschen erreichen würde. So, whatever situation you were when you got saved. Egal in welcher Situation du dich befunden hast, als du gerettet wurdest. Remain in it and be the best. Bleibe in ihr und sei der Beste. Express Jesus. Drücke Jesus aus. Remember, you are His slaves and no slave of anybody else. Denke daran, dass du sein Sklave bist und nicht der Sklave von irgendjemand anderem. See you tomorrow. Bis morgen.